Es ist ohnehin schon der dritte Termin für die Wahl des Bundespräsidenten in diesem Jahr. Erste Runde Ende April, erste Stichwahl Ende Mai. Nachdem das Verfassungsgericht das Ergebnis für ungültig erklärt hatte, soll die Wiederholung der Stichwahl am 2. Oktober stattfinden. Und jetzt das. Viele Briefwahlumschläge lassen sich nicht richtig zukleben. Auch die von Johann Rameder nicht. Wir sind dann gestern Abend gemütlich auf der Couch gesessen und meine Frau sagt zum Scherz, jetzt machen wir unsere Wahlkarten auf und schauen nach, ob die in Ordnung sind. Und so als wir sie dann raus haben, sind beide auf der Seite offen geblieben. Bekannt sind die Probleme mit den Klebestreifen an den Briefwahlunterlagen schon seit Tagen. Doch bisher war das zuständige Innenministerium der Meinung, Einzelfälle, das lässt sich noch klären. Die Betroffenen sollten eben neue Briefwahlunterlagen anfordern. Nun stellt sich aber heraus, dass sich manche Wahlumschläge zunächst zukleben lassen und sich erst nach Tagen wieder öffnen und damit ungültig werden. Innenminister Wolfgang Sobotka lässt nun eine Verschiebung der Stichwahl prüfen. Der Verfassungsjurist Theo Oehlinger hält eine Verschiebung für unumgänglich. Eine Wahl durchzuführen, bei der man weiß, dass sie nicht korrekt ablaufen mehr kann, das wäre absurd, da muss man einfach etwas tun. Doch ganz so einfach ist auch eine Verschiebung des Wahltermins nicht. Der Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk etwa weist darauf hin, dass man dafür erst das Gesetz ändern müsse. Und bis neue Briefwahlunterlagen gedruckt und alle Fristen eingehalten sind, würde es wohl Anfang kommenden Jahres werden. Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen, der die erste Stichwahl äußerst knapp gewonnen hatte, sagt, spätestens kommende Woche müsse Klarheit herrschen. Hier handelt es sich nicht, jedenfalls nicht nur, um eine technische Frage, sondern es handelt sich um die Ausübung der Möglichkeit des Wahlrechts. Jeder Wähler hat das Recht, dass seine Stimme richtig gezählt wird und dass, wenn er einmal das Ding ausgefüllt hat und unterschrieben hat, dass sie als gültig anerkannt wird. Das ist ja kein Spaß. Ein Sprecher von Gegenkandidat Norbert Hofer, FPÖ, äußerte sich zurückhaltend. Man gehe zunächst davon aus, dass das zuständige Innenministerium die Probleme noch bis 2. Oktober lösen könne. In den österreichischen Medien ist bereits von Debakel und Farce die Rede. Die Tageszeitung Der Standard etwa kommentiert, es ist wirklich peinlich. Der Zeitungskommentar endet mit dem Satz, der Begriff Bananenrepublik ist hier durchaus angebracht.